Die Angst des Verkäufers vor dem Nein. Sinn und Zweck eines Verkaufsgesprächs ist letztlich der erfolgreiche Abschluss. Und so verwundert es kaum, dass dieser Phase im Kundendialog in der Regel große Aufmerksamkeit gewidmet wird. Der Abschluss erhält damit eine besonders hohe Wertigkeit im gesamten Verkaufsprozess. Verkäufer fühlen sich deshalb manchmal unter starkem Druck, zum Ende des Gesprächs wirklich zum Abschluss zu kommen. Schließlich waren ja alle vorangegangenen Bemühungen darauf ausgerichtet. Das führt allerdings immer wieder dazu, dass Verkäufer die Abschlussphase als große Hürde oder gar als Belastung im Kontakt mit dem Kunden empfinden. Eine mögliche Ablehnung durch den Kunden, also das Nein als Antwort auf die konkrete Abschlussfrage, wird für Verkäufer damit zum Szenario, das wahre Ängste auslöst. Dabei sind Absagen der Kunden aus dem Verkaufsalltag gar nicht wegzudenken, sie sind normaler Bestandteil der Arbeit eines Verkäufers. Manche Verkäufer fürchten jedoch, dass ein Nein des Kunden als ein Zeugnis für die schlechte Qualität ihrer Verkaufsarbeit gewertet werden könnte. Sie haben Angst, sich zu blamieren oder fühlen sich sogar auf persönlicher Ebene vom Kunden zurückgewiesen, wenn dieser das Angebot ablehnt. Wer auf ein Nein des Kunden sehr emotional reagiert, blockiert den eigenen Blick für die wahre Bedeutung dieser Absage und für andere Möglichkeiten einer Einigung, die weiterhin durchaus bestehen. Ein Nein ist kein Fiasko und schon gar keine persönliche Niederlage des Verkäufers. Es ist ein Nein zu dem konkreten Angebot und damit zumindest eine neue Chance, den Kunden mit einer Alternative doch noch zufriedenzustellen.